Das Geld der anderen. Ein Hörspiel von Lutz Neuhaus und Walter Jensen nach einem Motiv von Balzac. Regie Oskar Nitschke. Finanzagentur Bellmann. Bellmann persönlich. Tut mir leid, mein Herr, aber Bellmann ist... Noch zu Hause. Ach, Sie sind es, Herr Bellmann. Fräulein Herbst, hören Sie zu. Wimmeln Sie heute alles ab. Liegt Wichtiges vor? Dreimal rief bereits Herr Schmoll an. Bei jedem Anruf wurde er ungemütlicher. Jetzt dürfte er auf dem Weg zu Ihnen in die Wohnung sein. Absagen, was noch? Dann Herr Miller. Er kommt gegen 11 nochmal. Wieso nochmal? Weil er Sie bei seinem ersten Besuch um 9 leider nicht antraf. Wieso leider? Weil er mir leid tut, Herr Bellmann, wirklich. Wieso wirklich? Weil er mir seine trostlose Lage eingestanden hat. Ja, trostlos. Ich weiß. Ich habe mir erlaubt, ihm im Vertrauen auf das heutige Datum mit einem kleinen Betrag beizustehen, um den er mich bat. Es ist nämlich Ultimo, Gehaltszahlung. Herr Bellmann, diesmal kann ich Ihnen wirklich nichts stunden. Schon gut, wird geregelt. Es wird bestens geregelt sein, sobald ich mit Gordon gesprochen habe. Herr Gordon meldet sich nicht. Das Fallsobjekt muss er heute realisiert haben. Hoffentlich. Unser gesamtes Kapital steckt darin, also unten Sie nicht. Stellen Sie sofort fest, wo Gordon telefonisch zu erreichen ist. Dringend Blitzgespräch, klar? Bis auf den Umstand, dass bereits seit Tagen die Zahlung der Telefonrechnung fällig ist. Wir müssen stündlich mit Sperrung des Anschlusses rechnen. Das fehlte noch. Das und... Da Ultimo ist die Zahlung meines Gehaltes, Herr Bellmann. Denken Sie nicht an Ihr Gehalt, Fräulein Herbst. Denken Sie an Gordon. Der Einzige, der uns retten kann, ist das klar? Klar, Herr Bellmann. Als dann. Wiederhören, Herr Bellmann. Ultimo. Ultimo. Der 31. Genau das, was ich sagen wollte. Auch du, Luise. Auch ich, mein Ferdinand. Apropos 371,50 Mark. Was soll das? Die in den letzten Wochen angelaufenen Schulden beim Kaufmann. Heute zahlbar, klarer Posten. Ja, aber kein Runder. Mein Kredit beim Kaufmann ist erschöpft. Na, dann geht's zur Konkurrenz. Bei der ich noch nie gekauft habe? Kredit gibt jeder. Alle Welt lebt von Krediten. Sieh mal, es gibt Menschen, die Löwen und Tiger bändigen und ich bändige Gläubiger. Das ganze Leben ist nichts als eine ständige Anleihe. Wer kümmert sich schon um einen Menschen, der keine Schulden hat? Keine Katz. Meine Gläubiger dagegen interessieren sich für mich auf das Lebhafteste. Oh, du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass ausgerechnet bei deinen Gläubigern auch noch eine Mark zu holen ist. Ja, aber ja, alles, alles, meine Liebe. Und das bedeutet in meinem Fall Zahlungsaufschub und bares Geld. Ankommt. Entschuldigen Sie, Herr Bellmann. Ja, was gibt es denn, Anni? Ein Herr Schmoll. Nummer 1, aufs Stichwort. Dass Sie nicht zu sprechen sind, habe ich ihm schon gesagt. Aber er lässt sich nicht abweisen. Soll er auch nicht, Anni. Ja, wie denn, Herr Bellmann? Ist der Herr denn kein Gläubiger? Doch. Und gerade deshalb kommt er mir wie gerufen, also lass ihn rein. Ein Schuldner kann in den Augen derer, die ihm kreditiert haben, zum Juwel werden. Es kommt dabei nur auf die Höhe der Schuld an. Je höher die Schuld, desto unantastbarer der Schuldner. Endlich, Herr Bellmann. Mein lieber Herr Schmoll. Heute entkommen Sie mir nicht. Wollen wir uns setzen, ja? Im Sitzen spricht es sich gemütlicher. Für Sie wird das möglicherweise sehr ungemütlich werden. Ich weiß, Herr Schmoll, Sie verfolgen mich. Jawohl, Sie verfolgen mich. Richtig. Mich, den Mann, mit dem Sie so manches schöne Geschäft gemacht haben. Geschäfte, bei denen es mit dem Gewinn oft sehr problematisch war. Tja, brächte jedes Geschäft einen Gewinn, wär's kein Kunststück und jedermann würde Geschäfte machen. ist was Wahres dran. Klug sind Sie ja, das sowieso. Hätte ich mir sonst von Ihnen mein Geld aus der Tasche ziehen lassen für dieses Objekt da unten in der Pfalz? Nein, nein, mein Bester, mit der Geschichte können Sie mich nicht länger hinhalten. Die ist seit 2 Monaten überfällig. Also Schuss und mein Geld zurück. Wie ich hier sitze, sitze ich gut? Sie kriegen mich nicht aus der Tür, bevor Sie mir nicht meine 8000 hier auf den Tisch geblättert haben. Andernfalls, ja, würde mir leid tun, müsste ich einen Zahlungsbefehl gegen Sie erwirken. Sie wissen nicht, was Sie tun. Nicht mich, oh nein, uns beide. Sie und mich würden Sie mit einem Schlag erledigen. Ich Sie, klar. Aber ich uns beide, ist höchst unklar. Ich könnte Sie retten. Sie und Ihr Geld. Unter gewissen Umständen wäre es möglich. Und die wären? Geben Sie mir 8 Tage Aufschub und sofort, das heißt heute noch 2000 Mark. Lassen Sie die Scherze. Ich hatte Sie immer für einen überlegenen Menschen gehalten. Na eben. Na und da erfahre ich, dass Sie sich ohne mich ins Vertrauen gezogen zu haben auf ein Geschäft, auf eine Spekulation eingelassen haben. Ich bin genau im Bilde. So sehr im Bilde jedenfalls, dass ich alle Ursache habe, verärgert zu sein. Sie haben alles in diesem dubiosen Unternehmen aufs Spiel gesetzt, also werden Sie alles verlieren. Verstehe kein Wort. Ich sage nur ein Wort. Uran. Na? Uran. Uranus, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Nun? Ich bin da tatsächlich sehr stark eingestiegen. Schien mir ein glänzendes Geschäft. Ich habe gestern von einem vertraulichen Ingenieursbericht Kenntnis erhalten. Schlecht für Sie, sehr schlecht. Aber Sie haben eine Möglichkeit, alle allerletzte. Bellmann, Sie sind doch mein Freund. Welche Möglichkeit? Heute noch Ihre Aktien abzustoßen, dann werden Sie saniert. Abstoßen? Aber an wen? Ich wüsste jemanden, der sie Ihnen abnimmt aus Angst vor einer Bess. Wer, Bellmann? Wer? Bekomme ich 8 Tage Aufschub und die 2000 Mark? Mein lieber Bester, natürlich, aber verraten Sie mir, wer als Käufer für meine sauer gewordenen Aktien in Frage kommt. Wer ist es? Wo wohnt er? Ich werde sofort hinfahren. Das wäre unklug. Kauflustigen soll man nicht nachlaufen, das verdirbt den Preis. Fahren Sie ruhig nach Hause. Er wird Sie aufsuchen. Heute noch. Bellmann, Sie sind ein Engel. Ich bin gerettet. Lebenswohl. Und mein Scheck? Ja, hier. 2000. So. Aber der bleibt gesperrt, bis der Käufer bei mir war. Der kommt. Sie sind mein Freund, Bellmann. Und Schuldner, besten Dank. Ja, nicht zu danken, Bellmann. Ich hab Ihnen doch zu danken. Nicht zu danken. Hütte. Guten Tag. Tag, bitte Herrn Direktor Fendt. Wen darf ich melden? Bellmann. Ich verbinde. Fendt, Herr Bellmann? Mit einer guten Nachricht für Sie, Herr Fendt. Da gäbe es nur eine. Schmoll? Erraten. Wirklich? Er will abstoßen? So rasch wie möglich und möglichst noch heute. Dem Manne kann geholfen werden. Ihnen auch, denke ich. Na und Ihnen nicht, lieber Bellmann? Bin Ihnen wirklich zu Dank verpflichtet, Sie verstehen ja. Kommen Sie doch mal bei mir vorbei. Vielleicht noch heute, aber ich rufe Sie vorher an. Würde mich sehr freuen. Wiederhören, Herr Bellmann. Finanzagentur Bellmann. Bellmann, haben Sie Gordon erwischt? Anscheinend ist er unterwegs hierher. Wieso anscheinend? Aus Kaiserslautern ist er gestern abgefahren. Ohne mich zu unterrichten? Anscheinend. Versuchen Sie es weiter. Vielleicht erwischen Sie ihn unterwegs. Sie kennen ja seine Stationen. Was liegt an? Herr Miller, es ist nämlich schon 11 vorbei. Absagen. Habe ich. Mit Erfolg? Ohne. Er ging aber nicht nach Hause, sondern zu Ihnen in die Wohnung. Das wird ihm noch leid tun. Wieso, wenn ich fragen darf? Fragen Sie ihn selbst, wenn er bei mir gewesen ist. Heißt das, dass Sie ihn heute empfangen werden? Mit dem größten Vergnügen. Aber die Hauptsache Gordon. Sie verstehen. Genau. Vater. Wieso? Ach so, du, Vera. Und was hat mein Fräulein Tochter auf dem Herzen? Papa. Warum bist du noch nicht im Büro? Ich habe Überstunden, gut. Aber ich gehe, sobald ich mit dir gesprochen habe. Oh, komm ja bitte nicht mit Geldgeschichten, nein. Mama weiß es schon und denkt ja, sie hat nichts dagegen. Das hat deine Mutter nie, wenn es nicht gegen mich geht. Papa. Also los, was ist? Faber heißt er. Hans Faber. Hat er schon mit dir gesprochen? Faber. Der junge Mann von der Kredit- und Wechselbank? Ja, Papa. Ja, und was ist denn nun mit diesem Wechselbank Faber und dir? Wir wollen heiraten. Ihr wollt, das ist eine klare Antwort, die vermutlich voraussetzt, dass du ihn liebst. Ja, sehr. Und er dich? Natürlich. Und welchen Beweis hast du dafür? Dass er mich heiraten will. Du hast Antworten, die einen aus dem Sattel heben. Vera, komm mal her, setz dich zu mir. Ich will dir mal was sagen. Ein junger Mann mit 320 netto versteht gar nicht zu lieben. Aus dem einfachen Grund, weil er dafür gar keine Zeit hat. Er muss arbeiten. Du bist frivol, Papa. Ich spreche ausschließlich in deinem Interesse und frage dich, wie du dir eine Heirat denkst, bei der du im Augenblick jedenfalls meinerseits nicht mit einer Aussteuer rechnen kannst. Oh, eine kleine Wohnung werden wir schon bekommen. Werdet ihr, natürlich, aber nur mit einem hohen Baukostenzuschuss. Etwas Erspartes habe ich ja. Hast du? Das wusste ich ja gar nicht. Wenn wir miteinander glücklich sind, ist alles andere doch nebensächlich. Selbstverständlich werde ich weiter ins Büro gehen. Wie er für mich, so arbeite ich für ihn. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, weil wir uns lieben, werden wir über die ersten schwierigen Jahre ohne Komplikationen hinwegkommen. Glaubst du? Hans ist tüchtig im Beruf, jung und ehrgeizig. Er wird bestimmt seinen Weg machen. Schließlich hat man Ideale, wenn man liebt. Eine Frage. Hält dein Herr Faber uns für reich? Wieso? Er hat mit mir niemals über Geld gesprochen und über dein schon gar nicht. Das spricht für ihn. Gut, ich will mich gern mal mit ihm unterhalten. Fragt sich bloß, wann... Er kommt um 2. Das nenne ich Organisation. Oh, Papa, sei nett zu ihm, ja? Aber ja, schließlich bist du meine Tochter. Also, Vera, Gruß an Herrn Faber und ich erwarte ihn um 2. Oh, Papa, du bist... Geschenkt, ich weiß. Addio! Luise? Ja? Du sag mal, was war denn mit Schmoll? Schmoll? Ach, der, richtig. Er hat mir Aufschub und einen Scheck über 2000 Mark gegeben. Ich habe ihn davor bewahrt, einen großen Teil seines Vermögens in Uranus-Aktien zu verlieren. Das ist alles. Möglicherweise war es auch nur ein Trick, von diesem Direktor Fenschmolls Aktien zurückzubekommen. Na, wie und was auch immer. Ich bin gedeckt. Anni? Herr Bellmann? Es läutet. Ich hör's. Dann warum öffnen Sie nicht? Weil ich nicht weiß, wer es ist und ob Sie zu Hause sind. Sind Sie? Natürlich nicht. Das heißt, warten Sie doch. Also, wenn er sich nicht abweisen lässt, ist es ein Gläubiger. In diesem Fall kommen Sie überhaupt nicht mehr nach Hause. Im Gegenteil, nur herein mit ihm. Na, Anni, wer ist's? Ein Herr Miller. Herr Billmann. Was ist los? Ich glaube, es ist wirklich ein armer Mann. Arm. Dem werde ich kommen. Guten Tag, Herr Bellmann. Ach ja, Herr Miller, nett, dass man sich mal wieder sieht. Lange nicht gesehen, wie? Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja, 8-mal war ich in den letzten Tagen in Ihrem Büro und immer vergebens. Heute nun treibt mich die Not zu Ihnen in die Wohnung. So findet der Blinde zum Lahmen oder umgekehrt. Denn auch mir, lieber Herr Miller, geht es im Augenblick leider gar nicht gut. Auch Ihnen? Auch mir. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich versetzen musste? Ich beneide Sie um die Möglichkeit, etwas versetzen zu können. Ja, und Ihre Wohnung hier? Ausgestattet mit den erlesensten Stücken? Möbliert, gemietet. Teuer, sehr teuer. Schon, aber es hat den Vorteil, dass ich es von der Steuer absetzen kann. Repräsentation, nicht? Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Dann bliebe Ihr Auto. Das läuft auf Wechsel, die noch nicht gedeckt sind. Schlimm? Sehr schlimm, Herr Miller. Katastrophal. Ich meine für mich. Im Vertrauen auf den mir in Aussicht gestellten großen Gewinn gab ich Ihnen mein Geld. Alles, alles, was ich besaß. Ich warte stündlich auf die Bestätigung der Realisation. Und ich seit 3 Monaten? Bei jedem Geschäft dieser Art muss man Verzögerungen einkalkulieren. Mein Vertrauensmann ermittelte an sicherer Quelle, dass der umfangreiche Depotkomplex in der Pfalz um einige 100 Morgen erweitert wird. Ich erfuhr davon zu einem Zeitpunkt, als der in Frage kommende Grund sozusagen spottbillig zu haben war. Ja? Ein glattes Geschäft, in das Sie, lieber Herr Miller, gern mit eingestiegen sind, als ich die Finanzierung betrieb. Ja, ja, Herr Schmoll riet mir dazu. Er war mein Freund. Und wusste als Freund, was man einem Freund schuldig ist. Nun sitzen wir beide da. Na, und ich? Ich vielleicht nicht? Aber mit unserem Geld. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Jetzt sind aber meine Verpflichtungen so dringend geworden, Herr Bellmann, auch die gegenüber meiner armen Familie, dass es mich zu Ihnen zwang, Sie wenigstens um eine kleine Abschlagszahlung zu bitten, Herr Bellmann. Sie sehen mich bildlich gesprochen auf den Knien vor Ihnen. Und mich sehen Sie wörtlich gesprochen außerstande, Ihnen auch nur mit 1 Mark wieder auf die Beine zu helfen. Wir haben keine 50 Mark im Hause und die gehören nicht mir, sondern meiner Tochter, die sich übrigens demnächst glänzend verheiraten wird mit einem Bankmenschen, Sie verstehen. Das ist schön für Sie, Herr Bellmann. Mein Glückwunsch im Voraus. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Teilen wir die 50 Mark ehrlich mit 25, wäre mir doch heute geholfen. Ausgerechnet jetzt das Telefon. Zu dumm, dass wir unser Gespräch nicht fortsetzen können. Hm? Ich kann warten. Vielleicht morgen. Nein, ich warte. Vermutlich noch ein Gläubiger. Aber wie kommen Sie denn darauf, lieber Herr Miller? Ich bin sofort wieder da. Bellmann. Ihr Herbst. Sie stören, es sei denn, es handele sich um Gordon. Ausschließlich. Was, wie? Sie haben ihn erreicht, ihn gesprochen? Ihn nicht, leider. Na und wen, wenn nicht ihn? Die Oberschwester, in deren Händen er sich befindet, unfreiwillig. Verunglückt? Mit dem Wagen auf der Autobahn. Zusammenstoß? Nichts als ein Nagel, den er übersehen haben muss. Eine Reifenpanne also? Zu der es nicht gekommen wäre, wenn es ein bewährtes Mittel zur Verhütung von Reifenschäden gäbe. Eine gute Idee. Wie bitte? Nichts weiter. Mit der Reifenpanne allein war es nicht getan. Insofern nicht, als der Wagen sich einen Abhang hinunter überschlug. Zur Sache, Fräulein Herbst, was sagte er? Zur Sache nicht. Nichts über das Pfälzer Projekt? Nichts. Er war nämlich noch nicht sprechbar, als ich nach rund einem Dutzend Telefonaten endlich seine Spur gefunden hatte. Rufen Sie wieder an, immer wieder, halbstündlich. Es fragt sich nur, wie lange das Fernamt für uns noch funktioniert. Wiederhören. Entschuldigung, Herr Miller, es hat leider doch etwas länger gedauert. Etwas Unangenehmes? Ja, aber nein, im Gegenteil. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, Sie versprachen, die 50 Mark mit mir teilen zu wollen, Herr Bellmann. Und ich hoffte, Ihnen schon gestern Ihre gesamte Einlage mit Zinsen zurückzahlen zu können. Den vollen Betrag? Ja, aber wieso? Im Vertrauen, Herr Miller, ich habe die Finanzierung einer großartigen Erfindung zur Verhütung von Reifenpannen in der Hand. Ach, ein interessantes Objekt. Ein Weltschlager. Sie können sich noch beteiligen, möglicherweise. Wie viel wäre denn erforderlich? 6.000. Viel Geld, viel Geld. Rückzahlung in circa 9 Monaten mit 50% Gewinn. Für 6.000 zahlen Sie 9.000 zurück? Es könnte sogar mehr sein. Ja, dann... Also, ich will mal mit jemand reden. Aber auf keinen Fall. So etwas kann man doch nicht an die große Glocke hängen. Nein, nein, nein. Ja, außerdem bin ich schon meinem Freund Brecht im Wort, wie mir gerade einfällt. Also, Herr Müller, nicht zu ungut, nicht? Nein, bitte bedenken Sie, ich bin Ihnen bei dem Pfälzer-Projekt beigestanden. Da dürfen Sie mich jetzt aber auch nicht im Stich lassen. 6.000, sagten Sie. 8. Und für 8, 12 zurück. In 9 Monaten. Mein Freund Brecht ist geradezu hypnotisiert von dem Geschäft. Schade. Schade? Was? Dass Sie nicht flüssig sind, denn schließlich, kurz und gut, ich fühle mich Ihnen verpflichtet. Gern würde ich gerade Sie bei dem Geschäft beteiligen. Wirklich? Herr Bellmann? Also 8.000 Worten. 1.000. Heute haben wir den... Herr Bellmann, Nehmen Sie diesen Scheck. 8.000. Ich flehe Sie an, ich bitte Sie, bitte. Ich kann doch wohl kaum annehmen, dass dieser Scheck... gedeckt ist. Er ist es, ich schwöre es Ihnen. Sehr interessant. Aber ich kann Ihnen noch nicht versprechen, den Scheck einzulösen. Ich sagte Ihnen ja, ich bin im Wort. Ja, bin ich nicht auch Ihr Freund? Passen Sie auf, ich spreche mit Brecht. Ja? Vielleicht tritt er zurück, wenn ich ihm sage, dass plötzlich Schwierigkeiten aufgetreten sind. Ja, aber Schwierigkeiten, ja, die gibt's ja immer. Das muss er Ihnen doch glauben. Ach, das wird Brecht schon sein. Oh, da gehe ich lieber. Ja, auf Wiedersehen, lieber. Aber vergessen Sie mich nicht. Nein, ich mache das Geschäft. Darauf verlassen. Bitte hier hinaus. Das ist ja ein Scheck. Über 8.000. Von Herrn Miller? Er hat ihn mir aufgedrängt, nachdem er schon bereit war, sich mit einer Abschlagszahlung von 25 Mark zufrieden zu geben. Und wozu die 8.000? Zur Finanzierung eines Patentes zur Verhütung von Reifenpannen. Eine gute Sache. Ja, wenn es sie gäbe. Gut daran ist bis jetzt nur die Idee. Nur die Idee? Natürlich bekommt Miller das Papierchen zurück. Ich bin ja kein Betrüger. Er wollte mich blöffen und da habe ich ihn geblöfft. Und du wirst sehen, Millers Scheck zaubert uns bares Geld ins Haus. ja, Anni? Herr Brecht wartet noch immer und lässt sagen, dass er seine Zeit nicht gestohlen hat. Er möchte noch etwas Geduld haben. Ja, Herr Bellmann. Ich sei in einer wichtigen Besprechung. Brecht, lieber Freund, entschuldige, aber es dauerte seine Zeit, bis ich Miller soweit hatte, mir den Scheck über 8.000 Mark auszuschreiben. Du weißt ja, ein schwieriger und ewig misstrauischer alter Herr. Von dem alten Geizvogel? Ein Scheck über 8.000? In deinen Händen? Oh, auf den Leim gehe ich nicht. Im Gegenteil, ich komme nämlich, um mit dir Fraktur zu reden. Wegen des Projektes in der Pfalz? So ist es. Seit 2 Monaten lässt uns am langen Arm verhungern. Hör zu, die Situation liegt so. Mach's kurz. Ich bin mit Braun verabredet. Mit was? Braun? Zu dem gehst du? Ginge man nur zu Leuten, die man schätzt, würde man überhaupt keine Geschäftsbesuche machen. Also, was ist? Ich benötige sofort 1.500 in bar. Von mir etwa? Von dir. Ich denke gar nicht daran. Schade, sehr schade, denn nun bleibt mir keine Wahl und ich werde Millers Scheck über 8.000 einlösen müssen, obwohl ich das aus bestimmten Gründen vermeiden wollte. Oh, lass den Bluff mit dem Scheck. Ich kenne den alten Gauner und ich kenne dich und deine Manöver. Millers Unterschrift kennst du auch? Natürlich. Na dann sieh dir hier mal das Papierchen und die Unterschrift an. 8.000. Donnerwetter. Und dabei hätten wir die Angelegenheit in aller Freundschaft zwischen uns beiden mit 1.500 erledigen können. Und die Gewinnspanne? 25%, möglicherweise auch mehr. Miller wäre sonst wohl kaum eingesprungen. Er war zufällig hier, als ich Nachricht von Gordon bekam. Die Schlussabrechnung mit ihm über 4.000 ist jetzt fällig. 1.500 solltest du beisteuern. Gewährte ich sie dir, müsste ich mein Konto überziehen. Oh, wer tut es denn nicht heutzutage? Immerhin hast du noch Kredit, jedenfalls bei deiner Bank. 1.500, sagtest du. Na gut, ich will sehen. Ja, es wäre in deinem Interesse gewesen, aber nun, wo ich den Scheck über 8.000 von Miller in Händen habe... Na, lass mir doch Zeit, wenigstens bis heute Abend. 50%, sagtest du. Möglicherweise. 25%, ganz sicher. Gut. Auf heute Abend also. Ich muss jetzt gehen. Ach ja, richtig, deine Verabredung mit Braun. Hast du was gegen ihn? Wie man's nimmt. Es gibt Leute, besonders im Geschäftsleben, vor denen man seine Freunde warnen sollte. Guten Tag, Herr Bellmann. Freut mich, Herr Faber. Vera verständigte mich. Ja, nehmen Sie doch Platz. Danke. Zigarette. Zigarette, bitte. Bitte sehr. Danke, Herr Bellmann. Oh, bitte nach Ihnen. Doch, haben Sie sich doch nicht so. Danke. Ohne Umschweife, lieber Faber, wir kennen uns ja flüchtig, können also ganz offen. Wie gesagt, also Sie lieben meine Tochter. Ja. Wenigstens glaubt sie es. Sie haben sie davon überzeugt. Sie zweifeln? Ach, wissen Sie, ich habe von der Liebe zwischen jungen Menschen die nüchterne Anschauung, die man meinem Alter zum Vorwurf machen darf. Kurz und schlicht, ich sehe Vera so, wie sie ist. Sie ist wie tausend andere. Oh, ganz und gar nicht. Sie ist... ist reizend, einfühlend, intelligent. Sind tausend andere auch, sage ich ja. Ich kenne meine Tochter und weiß vom Leben, dass die äußeren Ansprüche wachsen, sobald die Gefühle anfangen abzukühlen. Unsere nicht, wir lieben uns. Das klingt gut und sagt sich leicht. Vera und ich jedenfalls sind uns einig. Das heißt also... dass wir heiraten wollen. Trotz ihrer 320 netto und anderer Hindernisse? Ich sehe keine. Auch nicht, wenn ich Ihnen sage, dass Vera leider nicht mit einer Aussteuer rechnen kann? Ich bin ganz offen und gestehe Ihnen, dass ich in letzter Zeit empfindliche Rückschläge hatte. Ich verstehe nicht, was Ihre Rückschläge mit Vera und mir zu tun haben sollen. Möglicherweise werden Sie Veras Eltern eines Tages mit auf den Buckel haben. Soll das ein Schreckschuss sein? Halten Sie mich für vermögend? Jeder kennt Sie als einen bestens akkreditierten Geschäftsmann. Überzeugen Sie sich, als Bankbeamter kennen Sie sich ja aus. Schauen Sie sich diesen Bankauszug an. Na? Allerdings... Bös, wie? Und hier, bitte? Mahnschreiben? Pfändungsdrohungen? Und so weiter und so weiter. Alles alphabetisch geordnet, wie bei unserem Finanzminister. Mein Entschluss, Vera zu heiraten... kann dadurch nicht beeinflusst werden. Sie haben Mut, junger Freund. Jedenfalls hielt ich es für meine Pflicht, Sie mit meiner Situation vertraut zu machen, von der Sie zweifellos eine andere Vorstellung hatten. Lassen Sie sich das alles in Ruhe durch den Kopf gehen. Sehe ich Sie heute Abend? Sicher, sobald ich mit Vera gesprochen habe. Dann, mein Lieber, auf Wiedersehen. Faber schien sehr bedrückt, als er ging. Ein kleines Experiment, um zu erfahren, ob er Vera oder mein Geld meinte, als er von Liebe sprach. Dein Geld? Naja, also das Geld, über das ich im Augenblick leider nicht verfüge, aber wieder verfügen werde, sobald Gordon... apropos Gordon, Moment bitte. Finanzagentur Bellmann. Fräulein Herbst, rasch, ja oder nein? Inzwischen was Neues von Gordon. Nein. Ja, wieso nein? Sprechbar. Oh Gott, Herr Bellmann, wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Wer sagt das? Die Oberschwester? Nein, ich. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall. Auch ein Autounfall, Gehirnerschütterung, Verlust des Gedächtnisses. Denken Sie bloß, Herr Bellmann, wenn Herr Gordon sein Gedächtnis... Außerdem, falls Sie es vergessen haben sollten, sind Sie um 2:30 mit den Herren Brink und Brose hier im Büro verabredet. Ich bin in 3 Minuten drüben. Oje. Gordon, Verlust des Gedächtnisses, das hätte gerade noch gefehlt. Luise, richtig, wir sprachen noch von Faber. Ja, was du... Ich muss jetzt ins Büro. Brink und Brose werden bereits warten und da sie mich für ein größeres Objekt interessieren wollen, darf ich sie nicht ungeduldig werden lassen. Es scheint eine Sache zu sein, in der noch nicht der Wurm sitzt. Hoffentlich, denn so etwas ist höchst selten und meistens schon in anderen Händen. Geben Sie mehr Gas, Bro, Sie wollen möglichst pünktlich sein. Schwieriger Mann, Ihr Herr Bellmann, wie? Oh, es kommt ganz auf den Vorschlag an, in den Sie ihn mit seinem Geld einwickeln wollen. Es soll Ihr schade nicht sein, dass Sie bei ihm ein gutes Wort für mich eingelegt haben. Ohne Beziehungen werden selbst die kleinsten Geschäfte problematisch. Ah, Bellmann ist ein Spekulant aus Passion. Mhm. Oft hat er seinen Spaß daran, seine Partner an der Nase herumzuführen. Schwer ihn zu durchschauen, aber betrügen... Nein, tu dann nicht, das ist sicher. Mal ist er oben, mal unten. Na, wie es eben so kommt, wenn man sich bisweilen auf Geschäfte einlässt, die das Verführerische einer Fata Morgana haben. Aber sieh, untergehen tut er nicht, weil er nicht in das Geld verliebt ist. Für ihn ist Geld nichts als ein Objekt, an dem er seine Talente probiert. Leicht ist es also nicht mit ihm? Kaum. Wird er Auskunft über mich einholen? Das ist fraglich, er verlässt sich auf seinen guten Instinkt. Wenn er anspringt, bin ich saniert. Und wenn er Sie nach Ihrer finanziellen Lage fragt? Immerhin besitze ich einen Wald, der 250.000 Mark wert ist. Außerdem die 200 Hektar Wiesenland, die ich über Bellmann abstoßen möchte. Womit wollen Sie ihm den Kauf denn schmackhaft machen? Mit einem Wort. Erdöl. Da wird er sich und Sie fragen, warum Sie verkaufen wollen. Hoffentlich haben Sie eine überzeugende Antwort. Wir sind nämlich da. Stoppen Sie vor dem nächsten Haus. Übrigens, ist das Ihr Wagen? Gemietet. Ja, ja, man muss doch ein bisschen Eindruck machen. Ja, ich verstehe. Na, dann auf in den Kampf. Meine Herren, gehen wir also gleich in medias res. Herr Brose, Kollege Brink hat mich schon vorbereitet, Stichworte genügen. Wie heißt der Hase, den ich Ihnen schießen soll? Grundbesitz. Den Sie abstoßen oder mit mir auswerten wollen? Verkaufen. Und das ist eine klare Antwort. Ich verstehe, manchem ist es heutzutage sicherer, sein Kapital in der Tasche zu haben, um es überall hin mitnehmen zu können. Das lobe ich mir. Waldbestand oder Ackerland? Wald. Geschätzt? Ja. Wie hoch? Circa 250.000 Mark. Dürfen Sie ihn schlagen? Nein, das heißt, es käme ganz darauf an. Gut, gründen wir eine Gesellschaft zur Ausbeutung der brosischen Liegenschaften. Nein, nein, das heißt, es handelt sich gar nicht um den Wald. Sondern? Um 200 Hektar Wiesen in der Lüneburger Heide. Ja, ich bin kein Bauer und habe auch keine Kühe. Was soll ich also mit Wiesen in der Lüneburger Heide? Ich meine, nichts gegen die Heide. Wunderschöne Gegend. Und wenn ich Ihnen sage... Ich bin ganz Ohr. Erdöl. Oh, festgestellt? Gutachtlich sogar. Mhm. Und warum wollen Sie dann verkaufen? Ich habe andere Pläne und benötige Kapital. Ach ja, richtig, das sagten Sie schon. Ja. Wird in der näheren oder weiteren Umgebung schon gebohrt? Noch nicht. Umso besser bliebe uns das Privileg, eine Gesellschaft zur Ausbeutung ins Leben zu rufen. Nicht schlecht. Bis zu diesem Punkt. Darf ich nur meinerseits fragen, ob Sie in der Lage sind, bei Kaufabschluss den Betrag in bar auszuzahlen, wenn ich einen Kaufpreis annehme, der dem normalen Quadratmeterpreis entspricht? Also ohne Berücksichtigung des Erdölvorkommens? Ja. Mhm. Hört sich gut an. Zu gut. Mhm. Dabei ein großes Objekt. Sie... Ihr zögern? No, ich überlege, da meine Gelder arbeiten, das ist ja verständlich, überlege ich, wie ich die eine oder andere Summe flüssig machen kann. Aber das wäre das sekundäre Problem. Tja, was sagen Sie, Herr Brink? Ja, mir lag daran, Ihnen diese einmalige Gelegenheit zu vermitteln. Zumal Sie wie kaum ein Zweiter in der Lage sind, Unmögliches möglich zu machen. Mit anderen Worten, Geld aus dem Boden zu stampfen, um es durch einen einzigen Coup zu vervielfachen. Herzlichen Dank für Ihre gute Meinung. Also ja. Sie sagen ja. Unter bestimmten Voraussetzungen. Sind Sie allein verfügungsberechtigt? Ich bin bevollmächtigt, den Verkauf zu tätigen. Als Vermittler? Ach, keineswegs. Ich bin Teilhaber. Mit wie viel Prozent? Na, interessiert denn das in diesem Zusammenhang? Oh, das war nur so eine Frage am Rande. Gut, ich bin bereit, das Objekt zu prüfen und gegebenenfalls einzusteigen. Sie können sich denken, dass Sie mir auch andere Interessenten bereits Vorschläge unterbreitet haben. Ich könnte Sie bevorzugen, allerdings nur unter der Bedingung, dass Sie für 14 Tage eine sofort zahlbare Option in Höhe von 1.000 Mark auf das Angebot nehmen. Der Betrag wird selbstverständlich auf die Kaufsumme angerechnet. Sofort zahlbar? Ja, das wäre die Bedingung. Akzeptiert. Herr Bellmann, zuvor noch eine kleine Formalität. Bitte. Ihre Unterlagen, Beglaubigungen und so weiter, in die ich natürlich Einblick nehmen möchte. Ja. Und ach, diese verdammte Klingelei. Ich bin sofort wieder da. Entschuldigen Sie. Bellmann. Finanzagentur Bellmann. Ja, was ist denn schon wieder, Fräulein Herbst? Ein Anruf. Sehr dringend. Gordon? Nein, Lenz. Ach, ausgerechnet. Na schön, verbinden Sie. Lenz? Bellmann? Sie stören, ich stecke in einer wichtigen Besprechung. Weiß ich, mit den Herren Brink und Brose. Woher wissen Sie, Herr... Keinen Namen bitte, falls die Herren bei Ihnen sind. Was ist Ihnen ein Tipp wert, der Sie vor einem Verlustgeschäft bewahrt? Käme ganz drauf an. Gut, sagen wir 1.000. Betrifft es... Ihre beiden Besucher erraten. Ich höre. Vorgestern Vorgestern brachte Brink seinen Brose mir ins Haus. Da ich Brink für zuverlässig hielt und er vermittelte, habe ich eine Zession auf Brose mit 20% Nachlass gekauft. Ein gutes Geschäft? Ein schlechtes. Eine Abtretung der Ansprüche aus Wertpapieren, die tags zuvor um 50% gefallen waren. Das verschwieg man mir, obwohl ich um entsprechende Auskunft ersuchte. Damit nicht genug, wäre ich um ein Haar noch in ein Objekt eingestiegen, das mir höchst verlockend schien. Ich vermute, Stichwort? Erdöl. Wo? Auf einem 200 Hektar großen Wiesengrund in der Lüneburger Heide, den er mir zum normalen Preis anbot, obwohl Erdöl festgestellt ist. Er verlangte eine Optionszahlung von 1000 Mark auf sein exklusives Angebot. Nichts Außergewöhnliches. Stimmt. Und wo fängt der Schwindel an? Ich eruierte, dass der vom Brose angebotene Heidegrund einer Erbengemeinschaft gehört. Brose selbst ist lediglich mit 12% beteiligt. Diese Erbengemeinschaft ist vollständig verschuldet. Donnerwetter. Ist Ihnen dieser Tipp 1000 wert? Gut und gern, aber dann säßen Sie immer noch auf der faulen Zession. Stimmt. Und wenn ich Ihnen die abnehme? Sind wir quitt? Die Unterlagen haben Sie. Stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, in Ordnung? So wäscht eine Hand die andere und man bleibt sauber. Sehe ich Sie heute Abend bei mir? Herzlichen Dank für die Einladung. Wiederhören. Ein Geschäftsfreund, ich bitte nochmals um Entschuldigung. Bitte. Ein Herr Lenz, Sie bitte. Kennen ihn vermutlich. Herr Lenz, sehr richtig, ja. Ach, Verzeihung, ich habe noch eine dringende Verabredung. Und meine Vermittlungsmission ist ja wohl erfüllt, da darf ich mich verabschieden. Bitte, bitte, Herr Brink. Wiedersehen, wiedersehen, Herr Bellmann, Herr Brose. Wie gesagt, Herr Brose, Ihr Angebot interessiert mich, aber... Als ich mit meinem Freund Lenz sprach, ist mir ein anderer Gedanke gekommen. Bitte? Zunächst möchte ich Ihnen einen Gegenvorschlag unterbreiten. Bitte. Um was handelt es sich? Eine Zession, die auf Sie lautet und die Sie an Herrn Lenz verkauft haben. Ich möchte, dass Sie die Zession zurückkaufen. Von Herrn Lenz? Nein, von mir. Herr Lenz hat sie an mich weiterverkauft. Nun? Bedauere. Reden wir offen. Sie haben die Zession mit betrügerischer Absicht weitergegeben. Lenz ist auf Sie reingefallen. Bei mir haben Sie weniger Glück. Das sind Unterstellungen, die es mir unmöglich machen, die Verhandlungen mit Ihnen weiterzuführen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Sie werden dieses Zimmer nicht verlassen, bevor wir einig sind. Ist das eine Drohung? Sie haben die Wahl, auf meinen Vorschlag einzugehen oder mit der Staatsanwaltschaft Bekanntschaft zu machen. Ich wüsste nicht. Na, dann werde ich Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Sie haben ein Grundstück zum Verkauf angeboten, an dem Sie nur zum kleinsten Teil beteiligt sind. Der Grund ist bereits so hoch verschuldet, dass weder Sie noch die Erbengemeinschaft verfügungsberechtigt sind. Stimmt's? Bei Ihren Manipulationen legen Sie es ferner darauf an, sogenannte Optionsbeträge zu vereinnahmen, während die Kaufverhandlungen niemals zu Ende geführt werden können, weil Sie auf diese nicht den geringsten Einfluss haben. Stimmt's? Außerdem sind Ihre Gläubiger gar nicht bereit zu verkaufen. Mit einem Wort Betrug. So. Nehmen Sie die Zession zurück. Gut. Ich bin einverstanden. In einer Stunde erhalten Sie hier das Papier und zahlen den Zessionsbetrag bar. Sonst, naja, Sie verstehen. So, das wär's. Hier ist die Tür. Und vergessen Sie Ihren Hut nicht. Ruiniert, sagst du? Hä? Er zeigte mir die Unterlagen. Ach, das kann nicht sein. Ich kenn doch meinen Vater... Einer seiner Scherze, mit denen er seine Gläubiger gefügig macht. Er hat dich auf die Probe stellen wollen. Ja. Und was ist jetzt? Mit uns? Ja, so sag doch, Hans. Ja. Also, Hans! Naja, da er mir in Aussicht stellte, dass ich bei einer Heirat auch ihn mit seinen finanziellen Verpflichtungen auf dem Buckel hätte... Ich verstehe. Du hast mich für eine sogenannte gute Partie gehalten. Hast also nicht nur an mich, sondern auch an den Geldbeutel meines Vaters gedacht. Gib es zu! Woran denkst du? An dich und an deinen Vater und was ich tun kann, ihm zu helfen. Um dich vor ihm in Sicherheit zu bringen. Ach, von mir ist nicht die Rede. Es geht um dich, Vera, um deine Sicherheit. Die habe ich, wenn du mich nur liebst. Ja, gewiss. Soweit ich dir mit meiner Liebe die Ansprüche erfüllen kann, an die du gewöhnt bist. Ja, dein Vater hat vielleicht recht. Bei einem Monatseinkommen von 320 Mark werden die besten Vorsätze zu einer Illusion und die Liebe zu einem Problem. Nicht für mich. Denn ich liebe dich. Und nichts kann mich daran hindern, wenn du nur willst. So sehr liebst du mich? Und du? Darauf antworte ich dir in Gegenwart deines Vaters. Komm. Gehen wir zu ihm. Junger Freund, geben Sie es zu, Sie sind enttäuscht. Sie sahen Vera in Gold gefasst und übrig geblieben ist Dublé. Ja, ich habe mich mit Vera ausgesprochen. Und? Sie haben recht. Es ist sinnlos, eine Ehe zu beginnen, wenn die finanziellen Gegebenheiten so unzulänglich sind, wie ich sie Ihnen dargestellt habe. Ja, Herr Bellmann. Bravo, Sie sind ein vernünftiger junger Mann. Tatsächlich hatte ich geglaubt, Vera würde in der ersten Zeit unserer Ehe von zu Hause finanziell unterstützt werden, aber damit ist noch nicht zu rechnen und so wird es das Beste sein. Wir warten. Und was sagst du dazu, Vera? Sehr vernünftig. Wie? Du bist nicht enttäuscht? Keineswegs. Na nu. Wir denken nämlich gar nicht daran zu warten, Papa. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ihr lacht, ja, gilt das etwa mir? Diesmal sind sie uns auf den Leim gegangen, Schwiegerpapa. Im Ernst, Herr Bellmann. Sie werden uns beide für hoffnungslose Idealisten halten, aber Vera und ich sind fest entschlossen zu heiraten. Ja, und unser Leben so einzurichten, wie es sich mit dem ermöglichen lässt, was uns beiden jetzt zur Verfügung steht. Aha. Ja, und wie stehe ich jetzt da? Ich möchte Ihnen einen Gegenvorschlag machen. Auch das noch? Ja, ich bin bereit, für einige Ihrer dringendsten Verpflichtungen zu bürgen. Mein Bankkonto scheint im Augenblick besser auszusehen als Ihres. Nein, mein Lieber, rührend von Ihnen, wirklich, also ganz rührend. Aber richtig und ruhig manipulieren lässt sich nur mit fremdem Geld. Apropos, ich habe heute Abend meine wichtigsten Gläubiger eingeladen. Auch Sie sind natürlich herzlichst, wie gesagt, es wäre mir nämlich ein Vergnügen, Sie Ihnen vorzustellen. Ja. Einverstanden? Aber ja, Papa, Hans kommt gern. Das ist die beste Gelegenheit, ihn in die Familie einzuführen. Meine Herren, wir wollen zur Sache kommen. Ja, natürlich. Meine Herren, da ich heute katastrophale Informationen aus Kaiserslautern erhalten habe, hielt ich es in unser aller Interesse für meine Pflicht, Sie als die wichtigsten Gläubiger Herrn Bellmanns zu mir zu bitten. Nach allem, was wir jetzt wissen, wie gesagt, meine Herren, ich denke, wir sind fest entschlossen. Ja, durchaus. Mit faulen Versprechungen lassen wir uns nicht länger hinhalten. Ist ja unser gutes Geld. Ich habe mir heute von ihm nochmals 2.000 abschmatzen lassen. Von mir verlangte er 1.500. Ja, bei mir sind es 8.000 per Scheck. Und den hat er schon. Kassiert? Ja, das wohl nicht. Sperren lassen, Herr Miller. Sperren, sofort. Wozu? Ich denke gar nicht dran, Herr Schmidt. Sind Sie wahnsinnig? Ja, aber Sie wissen doch... Das ist doch eine todsichere Sache. Aber was schlimmer ist, ich habe ihm auf das faul gewordene Pfälzer Projekt einen befristeten Zahlungsaufschub gegeben. Das ist es, was mich so wurmt. Ich ebenfalls. Aber da wusste ich ja noch nicht... Nein, da wussten wir noch nicht, was wir seit einer Stunde wissen. Nämlich? Noch ist es nur ein Gerücht. Aber in der nächsten Stunde schon kann es sich bewahrheitet haben und als Schlagzeile in der Abendzeitung stehen. Och, Kaiserslautern ist weit. Herr Müller, was sich dort tut, stinkt nach Skandal. Ach, gerüchteweise. Dieses Gerücht aber kann der Vorbote einer Katastrophe sein, die uns über Bellmann möglicherweise mit der Staatsanwaltschaft in Berührung bringt. Ach, abwarten, meine Herren. Und überhaupt, wieso denn? Ich wüsste jedenfalls nicht, dass Bodenspekulationen strafrechtlich verfolgt werden. Die Spekulationen weniger als die damit verbundenen Bestechungsversuche. Versuche, die meistens zum gewünschten Erfolg führen. Sie, Herr Bellmann, im Augenblick wollte ich Sie zu Hause anrufen. Was ist? Ist Ihnen nicht gut? Die Meute meiner Gläubiger hat sich bei Lenz versammelt. Es liegt etwas in der Luft, ich spür's, aber es ist nicht zum Greifen. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, Verschiedenes, bevor vielleicht die Katastrophe hereinbricht. Übergeben Sie Herrn Miller diesen verschlossenen Briefumschlag mit dem Scheck. Ja. Natürlich gegen Quittung. Da kommt Brose und zahlt 1000 Mark, für die Sie ihm ein Papier aushändigen, das Lenz bis dahin geschickt haben wird. Sie fragen ja gar nicht, weshalb ich Sie anrufen wollte. Na und? Gordon! Gordon? So reden Sie doch! Verschwunden! Aus der Klinik! Seine Verletzungen, hieß es am Telefon, erwiesen sich als geringfügig. Als man ihn verbunden hatte, ging er auf und davon. Ohne natürlich die Rechnung zu bezahlen. Man sah ihn am Kliniktor ein dort parkendes Taxi besteigen. Die Rechnung will ich gern bezahlen, wenn er nur mit guten Nachrichten vorgefahren kommt. Aber dass dieser Bursche nicht anruft, nicht zu verstehen. Na, abwarten. Erledigen Sie jetzt die paar Dinge, die ich Ihnen aufgetragen habe. Sie können dann Schluss machen und nach Haus gehen. Halt, das noch. Vergessen Sie nicht, sich telefonisch zu vergewissern, dass meine Gläubige der Einladung auf heute Abend Folge leisten. Jawohl, Bellmann. Das wär's. Ja, ich muss jetzt ein Stündchen an die Luft allein sein und nachdenken. Die Abendzeitung mit den letzten Meldungen. Die Abendzeitung, neuer Sensationsskandal. Bericht über Bestechungsaffäre in der Pfalz. Bitte sehr, mein Herr. Abendzeitung, bitte. Danke. Staatsanwaltschaft. Betrugsaffäre. Bauvorhaben korrumpiert. Staatsanwaltschaft. Hey, wahnsinnig geworden, was? Bei Rot über die Straße zu gehen. So was Verrücktes. War es noch mal gut gegangen? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja, schon gut. Also, meine Herren, nach allem, was die Zeitung schreibt, haben wir damit zu rechnen, dass Bellmann und mit ihm auch wir drin hängen. So weit sind wir noch, nicht Herr Gold. Moment mal. Drin hängen, will ich sagen. Wenn wir uns nicht augenblicklich von ihm distanzieren. Mhm. Das ist richtig. Was, Sie zögern, Herr Miller? Ich zögere nicht, ich bin wütend. Ich bin außer mir. Wissen Sie, was dieser Briefumschlag enthält, den er mir soeben zustellen ließ? Hier, mein Scheck über 8000. Seien Sie froh, wenigstens diesen Betrag gerettet zu haben. Also, meine Herren, sind wir uns einig. Ja, vollkommen natürlich. Er hat uns auf heute Abend zu sich eingeladen. Also gehen wir hin, ja. Geschlossen. Wir rücken ihm auf den Pelz und präsentieren ihm unsere Forderungen. Und dass wir uns einig sind. Keinen Vergleich. Keinen Vergleich. Gnädige Frau. Ich bin Frau Bellmann. Mein Name ist Gordon. Ist Ihr Gatte zu Hause? Schätze, dass er mich erwartet. Herr Gordon? Sie also sind Herr Gordon? Ja, bitte. Ich bitte Sie, kommen Sie doch herein. Gordon, endlich da. Da sind Sie, ja. Nanu, ich denke, Sie sind verletzt. Autounfall. Wer hat Ihnen das erzählt? Fräulein Herbst, sie hat nach Ihnen gefahndet wie die Polizei nach einem Schwerverbrecher und Sie schließlich in einer Klinik aufgespürt. Ja, Autounfall stimmt. Verletzt stimmt nicht. Jedenfalls nicht für mich. Verletzt ist mein Bruder, mit dem ich gefahren bin. Ach. Ich habe mir gleich ein Taxi genommen und voilà, stehe nun vor Ihnen. Leibhaftig, Gott sei Dank. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Sagen Sie, Gordon, warum haben Sie denn nicht angerufen? Der Verkaufskomplex des Pfalzobjektes hat sich leider kompliziert. Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Gordon. Haben Sie verkauft oder haben Sie nicht verkauft? Ich habe zurückgehalten, um nicht in den Skandal verwickelt zu werden. Somit ist für uns noch alles drin, wenn ich mich so ausdrücken darf. Ja, das machen Sie mal meinen Gläubigern klar, die in einer Stunde hier sind, fest entschlossen, mich zu Hackfleisch zu verarbeiten, wenn ich nicht zahle. Allerdings eine unangenehme Situation, aber... Hören Sie gut zu. Sie können mir helfen. Sie kennen doch Direktor Fendt. Von der Uranus-Kommanditgesellschaft auf Aktien. Genau, ja. Um billig so viel Uranus-Aktien als möglich wieder in seinen Besitz zu bringen, hat er verbreiten lassen, dass sich das Schürfvorkommen als unrentabel erwiesen hätte. Ich habe in gutem Glauben kräftig mitgeholfen, diese Ente publik werden zu lassen. Der Erfolg war für Direktor Fendt enorm. 52% der Aktien sind wieder in seinem Besitz. Er will sich nun mir gegenüber erkenntlich zeigen und... Können Sie mir folgen? Ja, ich verstehe. Die Uranus-Gesellschaft hat ihre Aktien unter Wert aufgekauft und nun werden diese Aktien in Kürze kräftig steigen. Mhm. Aber was nützt Ihnen das? Sie haben kein Geld, die von Herrn Direktor Fendt Ihnen vorzugsweise angebotenen Aktien zu kaufen. Nein, nein, nein, ich nicht, aber meine Gläubiger. Und der Kursgewinn ist mein Geschäft, ein kleiner Bluff, nichts weiter. Na, da müssen Sie sich aber schon detaillierter ausdrücken. Ich werde Ihnen das an ein paar Zahlen klarmachen. Ja, bitte. Direktor Fendt ist bereit, mir für 50.000 D-Mark Aktien abzutreten. Das ist für ihn ein kleiner Fisch. In wenigen Tagen ist der Kursgewinn 50%. Das heißt, ich habe 25.000 verdient. Wenn es mir gelingt, heute schon an meine Gläubiger für 75.000 zu verkaufen. Haben Sie kapiert? Ja. Aber wieso soll ich Ihnen dabei helfen? Oh, das ist doch ganz einfach. Sie müssen meinen Gläubigern natürlich erzählen, ich hätte bereits für 75.000 Uranus-Aktien gekauft. Es kommt nur darauf an, ob Ihre Gläubiger den Köder schlucken. Kompliment. Das Essen, ausgezeichnet, delikat. Danke, Herr Scholl. Wie wär's denn jetzt mit einem Tässchen Kaffee, meine Herren? Mit Wonne und einer anständigen Zigarre. In jeder Menge, meine Herren. Ich bin dafür, jetzt endlich auf den Zahn zu führen. Ganz Ihrer Meinung, Herr Müller. Gnädige Frau, den Kaffee servieren Sie bitte drüben, im grünen Zimmer. Meine verehrten Anwesenden, liebe Freunde, Sie werden sich vermutlich Gedanken darüber gemacht haben, warum ich Sie heute zu einem kleinen Abendessen bat. In den letzten Tagen und ganz besonders heute habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, dass wir viel zu viel immer nur an unsere Geschäfte denken. Viel zu wenig. Aus dieser Überlegung kam mir nun der Gedanke, Sie zu mir zu bitten, um in aller Freundschaft mit Ihnen einmal nicht über Geld und Geschäfte zu sprechen. Faulsack. Denn heute, meine lieben Freunde, habe ich die große Freude, Ihnen die Verlobung meiner Tochter Vera mit Herrn Hans Faber bekannt zu geben. Welche Überraschung. Ja. Weshalb ich Sie bitte, die Gläser zu erheben und mit mir und meiner lieben Frau auf das Glück meiner Tochter und meines zukünftigen Schwiegersohns anzustoßen. Na dann, zum Wohl. Gratulieren. Wir sollten uns jetzt von Billmann separieren. Zweifellos hat Gordon Nachrichten in petto. Es wird mich gar nicht wundern, wenn sein Schwiegersohn in Spee das ganze Essen bezahlt. So heiter, meine Herren. Freut mich, zumal ich Sie sonst immer nur mit zerfurchten Stirnen sehe. Ja, es muss doch ein Glück für Sie sein, Bester, dass Ihr zukünftiger Schwiegersohn bei der Kredit- und Wechselbank angestellt ist und nicht bei der Diskontbank. Wieso? Nun, weil er an Ihrem überzogenen Konto keine große Freude haben dürfte. Wer sagt Ihnen denn, lieber Herr Miller, dass mein Konto überzogen ist? Ach, die Herren sprechen wohl von Geschäften. Ja, zunächst nur von meinem Konto. Und das genügt. Und der Skandal in der Pfalz. Mein lieber Gordon. Ja, bitte? Hätten Sie wohl die Freundlichkeit, den Herren eine kurzgefasste Auskunft zu geben? Aber natürlich. Ich möchte diese so zusammenfassen, dass wir einen großen Erfolg damit verbuchen konnten, nicht in den Skandal verwickelt zu sein. Ach, nicht verkauft. Sehr richtig, nichts verkauft, aber alles gewonnen. So, na jetzt ist aber Schluss. Bitte keinen Vergleich. Jetzt wird abgerechnet. Aber meine Herren, wo bleibt Ihr Weitblick, Ihr geschäftlicher Instinkt? Ich hoffe, es ist keine Indiskretion, wenn ich Ihnen verrate, dass Herr Bellmann heute für 75.000 Uranus-Aktien gekauft hat. Wieso denn? Wovon denn? Der alte Fuchs. Herr Gordon, Sie bringen mich in eine große Verlegenheit. Was bleibt mir nun in der gegenwärtigen Situation übrig, als dieses sichere Geschäft an meine Freunde hier abzutreten? Sicheres Geschäft? Wieso? Die Uranus-Hütte hat die Erdölförderung der neu aufgeschlossenen Gebiete in Norddeutschland mit großem Erfolg in Angriff genommen. Und ich, Esel, habe auf Ihren Vorschlag meinen Aktienanteil verkauft. Ja, aber als Sie verkauften, war der Vertrag der Uranus ja auch noch nicht perfekt. Aber trösten Sie sich, ich bin bereit, Ihnen eine besondere Proposition zu unterbreiten. Und wenn die Aktien in 3 Wochen nicht um 100% angezogen haben, dann können Sie mich steinigen. In 3 Wochen 100% gewinnen? Ja, wenn nicht mehr. Und Sie treten an uns ab? Wenn Sie bei dem Pfalz-Objekt stillhalten. Gut, meine Herren, wollen wir darauf anstoßen. Anni, ja, Herr, füllen Sie doch die Gläser nach. Meine Herren, entschuldigen Sie mich bitte eine Minute, ich muss mich doch darum kümmern, dass ein guter Tropfen aus dem Keller kommt. Lieber Herr Direktor Fendt, entschuldigen Sie, wenn ich zu Hause anrufe, aber es scheint mir doch sehr dringend zu sein, Ihnen zu sagen, dass ich Ihr Angebot mit Freuden annehmen kann. Ich übernehme also für 50.000, wie abgesprochen. In Ordnung, Bellmann. Natürlich stehe ich zu meinem Wort. Besten Dank und ich wünsche noch einen schönen Abend. Vera, glücklich, hm? Oh, Papa, aber, weißt du, ich meine, weißt du... Bebenz, das ist Vera, eure Wohnungseinrichtung bezahle ich. Schließlich weiß man ja, was man seinem Kind schuldig ist, hm? Papa, wie machst du das eigentlich, dich immer so durchzulavieren? Es ist ganz einfach, mein Kind. Die große Kunst im Spiel mit dem Geld der anderen ist es, kreditwürdig zu bleiben. Wenn es das ist, Papa, dann bist du ein Großmeister. Wir brachten ein Hörspiel von Lutz Neuhaus und Walter Jensen, Das Geld der Anderen, nach einem Motiv von Balzac. Die Rollen und ihre Sprecher waren Bellmann, Wolfgang Kieling, Luise, Uta Rücke, Vera, Maria Häusler, Faber, Werner Bruns, Fräulein Herbst, Flori Jacobi, Anni, Anna Andresen, Schmoll, Hans Mahnke, Miller, Karl Box, Brecht, Gerhard Just, Lenz, Kurt Haars, Fendt, Wolfgang Wendt, Brink, Fred C. Siebeck, Brose, Michael Konstantinow, Gordon, Ludwig Anschütz, Zeitungsverkäufer, Wolfgang Schwalm. Ferner wirkten mit Gertrud Habel und Fred Göbel. Die Musik schrieb Rolf Unkel. Ton und Schnitt Hans Jacobs und Gisela Holzapfel. Regie Oskar Nitschke.